Wir grüßen den Führer Adolf Hitler, Sieg Heil! Sieg Heil! Sieg Heil! Der Führer spricht. Mit dem bitterscheinheiligen Vorwurf, dass doch auch auf dem Weg gegenseitiger Verständigung dasselbe hätte erreicht werden können. 15 Jahre lang haben sie auf das Grausamste gegen die natürlichsten Volksinteressen. Der gegen jede Menschenwürde gehandelt, Diktate verfasst und mit vorgehaltener Pistole zu anderen gezogen, um nachher in heuchlerischer Entrüstung sich über die einseitige Übertretung heiliger Gesetze und die Verletzung noch heiligerer Verträge zu beklagen. Die große Masse des Judentums aber ist als Rasse selbst kulturell gänzlich unproduktiv. Sie wird sich daher auch verständlicherweise zu den Lebensäußerungen primitiver Lederstämme mehr hingezogen fühlen als zu den kulturell hochstehenden Arbeiten und Werken wahrhaft schöpferischer Rasse. Denn deine Anteilnahme oder Ablehnung ist die allein für uns als gültig anzusehende Beurteilung der Richtigkeit unseres kulturellen Schaffens. Einen Unterschied machen zwischen den vollen, das heißt der gesunden, blutvollen und volkstreuen Masse der Deutschen. Und einer unzuverlässigen, weil nur bedingt blutgebundenen, dekadenten sogenannten Gesellschaft. Sie wird manchmal gedankenlos als Oberschicht bezeichnet, während sie in Wirklichkeit nur das Ergebnis einer blutmäßig und gedanklich kosmopolitisch infizierten und damit haltlos gewordenen gesellschaftlichen Fehlzüchtung ist. Adolf Hitler, Sieg Heil!